Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App und zwar der App Lotto und Euro Jackpot App. Gratis App, Universal App, Apple Watch App möglich, Versionsnummer 2.3 liegt vor, 15 MB groß, Sprache Deutsch erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer, bei 1045 Gesamtbewertung gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und ich lese die Beschreibung vor. Für alle, die mobil Lotto spielen, egal ob sie Lotto 6 aus 49 Euro Jackpot oder die Glücksspirale spielen, mit der App von lotto24.de werden sie ein ganz neues Gefühl beim Ausfüllen eines Spielscheins erleben. Innovative Scheindarstellung, schnelle und leichte Bedienbarkeit, zusätzliche Ausfüllhilfen, Funktionsumfang, immer informiert. Die App informiert Sie über die aktuellen Jackpot-Höhen bei Lotto 6 aus 49 und dem Euro-Jackpot. Damit Sie keine Ziehung versäumen, zeigt Ihnen die App, wie viel Zeit Ihnen noch bis zum nächsten Annahmeschluss bleibt, damit Sie Ihren Spielschein rechtzeitig ganz bequem abgeben können. Alle Produkte nehmen Sie mit der App an Lotto 6 aus 49, Spiel 77, Super 6, Euro-Jackpot und der Glücksspirale teil. Sie können Ihre Spielscheine bequem über die integrierte Verbindung zu lotto24.de an den offiziellen Lottoziehungen teilnehmen lassen. Komplette Kontrolle, egal ob Sie Ihren Lottoschein als Glücksschein in der App gespeichert haben oder diesen bei lotto24.de zur Vermittlung an Lotto abgegeben haben, direkt nach der Ziehung zeigt Ihnen die App, ob und wie viel Sie gewonnen haben, ganz automatisch. Immer up to date, direkt nach der Ziehung zeigt Ihnen die App die Gewinnzahlen für Lotto 6 aus 49, am Mittwoch Lotto 6 aus 49, am Samstag Euro Jackpot am Freitag und Glücksspirale am Samstag. Sobald die Quoten durch die Lotto veröffentlicht wurden, können Sie diese natürlich in der App ansehen. Überall benachrichtigt. Sie wollen jederzeit über den Jackpot-Annahme, Schluss und Ergebnisse automatisch von der App informiert werden? Kein Problem. Dank der individuell einstellbaren Push-Notifications hält die App Sie immer auf dem Laufenden. Wenn Sie möchten, können Sie sich gewinnende Informationen und weitere Benachrichtigungen auch per SMS oder E-Mail zusenden lassen. Höchste Sicherheit. Innerhalb der App haben Sie die Möglichkeit, sich bei lotto24.de zu registrieren. Dadurch haben Sie vollen Zugriff auf Ihr Spielerkonto und Ihre Spielscheine. Ihre Benutzerkennung bleibt gespeichert, wenn Sie das wünschen, und ist durch die verschlüsselte Verbindung absolut sicher geschützt. Integration von lotto24.de. Dank der vollen Integration von lotto24.de, dem Lotto-Kiosk im Internet, bietet Ihnen die App eine sichere und bequeme Möglichkeit der Spielscheinabgabe von Lottoscheinen für das staatliche Lotto 6 aus 49. Sie können so sicher sein, dass Ihre Spielscheine an der gewünschten Ziehung teilnehmen. Voller Zugriff. Sie haben über die App den vollen Zugriff und eine absolute Transparenz über Ihre Aktionen bei lotto24.de und können sich jederzeit über Ihre Kontobewegungen informieren. Natürlich steht Ihnen bei einem Gewinn auch die Möglichkeit der Auszahlung auf Ihr Bankkonto zur Verfügung. Damit habe ich eigentlich alles vorgelesen, was die App macht. Über lotto24.de kann man halt Lotto spielen. Hat man die App, dann kann man sich erstens die Ergebnisse zeigen lassen, also die Lottozahlen. Ihr könnt auch direkt aus der App Lotto spielen. Das normale ist aus 49 Euro Jackpot Glücksspirale, was ich halt eben so vorgelesen habe. Ausfüllen der Scheine geht ganz einfach, simpel, dass man damit auf jeden Fall zurechtkommt. Und um es einfach auf den Punkt zu bringen, sie tut einfach das, was sie soll, läuft absolut stabil und ist einfach zu bedienen. So soll eine App sein. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.